Geboren, um zu sterben, bestreiten wir das Leben, versuchen dabei unserer Zeit den besten Sinn zu geben. Wir fühlen uns frei, vergessen gar das Ende, leicht und unbeschwert, doch dann kommt die Wende. Das Schicksal schlägt zu ganz ohne Gnade, es gibt kein Entrinnen, gezählt sind die Tage. Ein stiller Kampf in das kühle Grab.